Bambule. Das ist eigentlich ein Begriff aus der deutschen Gaunersprache und bezeichnet das Trommeln von Gefängnisinsassen mit allen möglichen Gegenständen. Ulrike Meinhof, die spätere RAF-Terroristin, hat den Begriff für ihr Drehbuch übernommen, das sie 1970 für den Südwestfunk geschrieben hat. Darin geht es nicht um Häftlinge, sondern um Mädchen in einem Erziehungsheim, die sich gegen reaktionäre Erziehungsmethoden zur Wehr setzen. Der Film sollte ursprünglich im Mai 1970 ausgestrahlt werden, wurde aber wegen der Beteiligung Ulrike Meinhofs an der Befreiung von Andreas Baader, der wegen Brandstiftung inhaftiert war, abgesetzt. Erst 1994 wurde Bambule erstmals im Fernsehen ausgestrahlt. Patrick Battarilo hat sich in seinem Hörspiel nicht mit den bekannten politischen Ereignissen rund um den Film auseinandergesetzt, sondern sich mit den Menschen beschäftigt, um die es bei Bambule eigentlich ging, die Mädchen im Erziehungsheim. Zwei Wagen, zwei Mercedes-Limousinen stehen hier über und über beschossen. In der Einmündung dieser kleinen Straße, die Türen sind aufgerissen, ein heller, ein dunkler Wagen. Und man kann trotz der Absperrungen durch die Polizei erkennen, dass drei, aller Voraussicht nach aber vier Leichen auf der Straße liegen. Sie sind zugedeckt. Es gibt einstweilen keine Bestätigung darüber, welches die Identität der getöteten Personen ist. Ein Polizeioffizier sagte nur eben, hier gibt es keine Verletzten, hier gibt es nur Tote. Also, macht ihr es? Ja klar, los geht's. Warte. Die Parolen an die Wand malen ja, aber das Geld... Boah, der hat das doch selbst geklaut. Und? Wir sind Ausreißer, keine Diebe. Das ist ein Ausbeuter. Eins von den Schweinen, ein alter Nazi. Sonst haut ihr eben wieder ab. Ja, das ist nämlich unsere Wohnung. Wenn ihr hier pennen wollt, dann... Doch nicht einfach. Scheiße, der kommt. Woher seid ihr eigentlich? Auch abgehauen? Aus dem Heim? Mhm, ja. Heute. Und woher? Eichenhof. Eichenhof? In Reinickendorf? Das Heim, wo die den Film von Ulrike gedreht haben. Na, Ulrike Meinhof. Achtung, die Tür. Ja? Heimerziehung. Das ist der Büttel des Systems. Der Rohrstock, mit dem den proletarischen Jugendlichen eingebläut wird, dass es keinen Zweck hat, sich zu wehren. Keinen Zweck, etwas anderes zu wollen, als lebenslänglich am Fließband zu stehen, an untergeordneter Stelle zu arbeiten, Befehlsempfänger zu sein und zu bleiben, das Maul zu halten. Mädchen im Heim bekommen keine Ausbildung. Sie arbeiten für 20 Pfennig die Stunde in der Wäscherei, in der Heißmangel, in der Küche, im Garten, in der Nähstube. Nicht einmal für den Haushalt werden sie ausgebildet im Heim. Nähte von Weißwäsche rauf und runter nähen, Nähte von Brauereischürzen, Laken heiß mangeln, den Hof fegen. Davon lernt man nicht Wirtschaftsgeld einteilen, einkaufen, kochen. Monika, man muss auf seinen Körper achten, auch das gehört zu einer guten Erziehung. Also bitte, hast du Schmerzen? Man steht übrigens auf, wenn man mit einem Erwachsenen spricht. Setz dich, ich vergaß, dass du einen kranken Fuß hast. Wenn du nicht entwichen wärst, wäre dir das nicht passiert. Aber auch du kannst durch Schaden noch klug werden. Kamera aus! Heike, was spielst du, Die Erzieherin, genau. Da muss da aber auch Mitgefühl sein in deinem Blick, weißt du? Da muss etwas vibrieren von Menschlichkeit, irgend so ein Stück verlogene Netzhaut. Sonst funktioniert sie nicht als Autorität. Ja, die Mädchen müssen merken, auch wenn sie uns wie den letzten Dreck behandelt, wir können da gar nicht böse sein. Revolte, Bambule, nix da. Eigentlich ist sie ganz nett, weißt du? Hallo? Die jungen Damen da neben der Tür? Warum lacht ihr beiden denn da? Aufstehen. Der Regisseur redet mit euch. Sind das zwei von Ihren Schutzbefohlenen, Frau Görke? Ich bin die Nadja. Ich bin Leni. Andersrum, das ist Nadja und das... Liebes Leni-Nadja-Wesen, warum hast du denn so lachen müssen eben? Erzieher, Sie haben gesagt, wir müssen auch Mitgefühl zeigen. Ich würde sagen... Reine Theorie. Also eins steht fest. Hier im Eichenhof, da klappt das auch ohne. Tja, ich brauche ja noch zwei Komparsen für die Szene. Frau Görke, was meinen Sie? Da. Hau ab. Ist dort der Kaffee für die Schauspielerin? Tabletten? Hast du gesehen, wie die uns anstarren? Wie die Affen im Zoo. Jetzt schmeiß ich eben ein paar Erdnüsse zurück. Ist ein Film über uns. Ich brauche keine Schauspielschülerin, die sich in mein Leben reinfühlen. Tauschen ja, reinfühlen, nein. Was sind denn das für Pillen? Später. Leni, Nadja, erst zu spät und dann die Zigarette aus, sofort. Wie wird das Bettzeug später riechen, wenn ihr jetzt raucht beim Bügeln? Oh, was Schmutziges im Bett. Ich glaube, ich rauche gleich noch eine. Jetzt fang schon an mit dem Bügeln. Und sag mir, was das für Pillen waren. Später. Und schön ordentlich falten. Mit jedem Stück Wäsche faltet ihr auch euch selbst. Das versteht ihr doch, oder? Hat er die Mal noch wieder einen Brief zugesteckt? Ja, heute Morgen beim Dreh. Ja, ich glaube wirklich, die steht auf deine schmalen Hüften. Sie befreien die Jugendlichen aus den Heimen. Oder sie befreien sich in Frankfurt zum Beispiel. Und dann? Kommen irgendwo unter. Oder besetzen Häuser und leben da. Ja, die machen's richtig. Raus! Sie sagt, wir sollen ja auch mal was unternehmen. Nur den Film abwarten. Meine Kleine, wir können alles. Jetzt! Du vielleicht. Ich nicht. Du liest doch ihre Briefe rauf und runter, die 140 Liebesschwüre jeden Tag. Hand auf, Hand drauf. Ach, Ulrike, ach, Nadja. Da steht's doch drin in den Briefen. Wir müssen uns wehren, so viel verstehe sogar ich. Genau das habe ich nie gelernt, mich wehren. Dafür hast du ganz weiche Hände. Lass meine Hände. Du Bonzenkind. In den Akten steht sexuell haltlos, Herumtreiberei, Unzucht gegen Entgelt, Arbeitsplatzwechsel oder verkehrt mit Ausländern, trägt Miniröcke oder renitent, aufsässig, verlogen. In den Akten steht alles, was gegen die Mädchen spricht. Jedenfalls in den Augen derer, die die Akten anlegen. Ulrike hält zu uns, Leni. Die macht den Film, dann wissen's alle. Da muss man schon hier leben, um das zu wissen. Sonst sind wir am Ende doch nur die Affen. Und irgendein Studentenkopf holt sich einen runter auf uns. Labern. Labern. Man muss auch mal was tun. Wie mit den Pillen? Ein bisschen Dünnschiss. Das bringt die Dinge in Bewegung. Circa 50 oder 60 Meter von der Stelle und mein Blick, wie der der übrigen Journalisten, die inzwischen hier zahlreich eingetroffen sind, wird natürlich behindert durch Feuerwehr und Polizeiwagen, durch große Krankenwagen, durch Notarztwagen, die aber alle in abwartender Position sind. Niemand tut mehr etwas, es ist nichts mehr zu tun für die Ärzte und für die Krankenpfleger. Man wartet vermutlich auf die Leichentransportwagen, die die Toten hier abholen sollen. Wir sind engagiert für diejenigen, die sich versuchen zu befreien von Terror und Gewalt. Und wenn ihr ein anderes Mittel als das des Krieges ihnen nicht übrig bleibt, dann sind wir für ihren Krieg. I look inside myself. Zigaretten auf. Los, los, aufheben. Ihr wollt nicht? Gut. Alle Mädchen in diesem Zimmer 5 Mark Abzug von der Arbeitsbelohnung wegen unerlaubten Rauchens im Schlafzimmer. Kein Fernsehen. Sofortiges gründliches Saubermachen, heute Abend noch. Türen, Seifen, Fenster putzen, Fußboden bunnern. An die Arbeit. Nicht so heftig, Frau Tim. Eve. Timmy. Aufhören, stopp, Kamera aus. Was ist mit dir? Heike? Heike? Kommt mal jemand? Ein Arzt? Wir brauchen sofort einen Arzt. Wir brauchen einen Arzt am Set. Ist da jemand? Hallo? Oh, die ganzen Leute hier. Der Dreh. Teil des Problems. Alle. Sieht aber nicht nach Dünnschiss aus. Wo willst du hin? Der Schauspielerin helfen. Er bleibt da. Nur wir beide. Wir beide gegen alle. Nur wir beide. Ich gehe ihr trotzdem helfen. Out of my mind. Leni, was machst denn du hier? Kein Ausgang. Für niemand, bis ich die gemeldet hatte, die Pillen in Kaffee getan hat. Hast du es nicht gehört? Ich weiß. Für mich soll keiner den Kopf hinhalten. Weg von der Tür, Leni, komm. Du dachtest, das wären Pillen für Dünnschiss. Ja. Hätte ich den Pfleger doch besser mal fragen sollen, was ich ihm da klaue. Jetzt hatten einige hier einen LSD-Trip. Ganz ohne Eintrittskarte. Wenn du dich meldest, schicken sie dich weg, Leni, dann sehe ich dich nie wieder. Du bist doch auch hin, um der Schauspielerin zu helfen, als sie den Anfall hatte. Ich brauche dich hier, Leni. Ohne dich flippe ich aus. Wir gegen alle, Leni, die Görke. Für was eine getan hat, will sie alle bestrafen. Da sieht man, das sind Schweine, das sind Faschisten, da muss man doch lügen, da darf man lügen. Und dann die... Und was dann? Ihr seid das. Nadja, Leni. Ja, was dachten Sie denn, Frau Görke? Der Teufel, die Meinhof... Die Meinhof. Ich wette, die hat dieses Rauschgift hier angeschleppt. Die redet wenigstens mit einem. Reden, klar. Da kriegt die auch Geld für, von denen drüben. Was meinen Sie, warum Ulrike diesen Film macht? Damit das jeder weiß, was für Leute hier über das Leben von uns Jugendlichen entscheiden. Na, da wartet nur mal ab, bis der Film vorbei ist. Dann seht ihr auch eure Ulrike nicht wieder. Die will die Welt verändern. Aus der Sicht, was seid ihr da? Fliegen? Käfer? Das ganze Gerede über die Revolution. Wenn die Meinhof hier arbeiten müsste, an meiner Stelle, glaubt ihr wirklich, die würde nach 2 Jahren nicht genauso vor euch stehen wie ich jetzt? Zu Hause, da bin ich auch eine gute Mutter. Der primäre Zusammenhang zwischen Heimleben und späterem Leben ist, weil die Mädchen niemanden und nichts hatten und sich nicht damit abfinden wollten, kamen sie ins Heim. Daran, dass sie niemanden und nichts haben, hat das Heim nichts geändert. Die bewaffnete Entführung ereignete sich kurz nach 11 Uhr in Dahlem im Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen in der Michaelstraße 83. Nach Angaben der Senatsverwaltung für Justiz arbeitete Bader an einem soziologischen Werk über gefährdete Jugendliche. Der Verlag Wagenbach soll sich für das Werk interessiert und verlangt haben, dass Bader zum Institut geführt werde, um hier Fachliteratur einsehen zu können. Bader wurde von 2 Justizbeamten begleitet. Nach bisherigen Berichten haben die Entführer zunächst durch die geöffnete Tür des Instituts Tränengas geschossen, dann die Institutsangehörigen beiseite gedrängt und unter Gebrauch der Schusswaffe Bader befreit. Meinst du, sie steckt damit drin? Wer? Ulrike. Weißt du noch die Tabletten? Ja. Entweder du bist ein Teil des Problems oder ein Teil der Lösung. Ulrike will keine Filme mehr drehen, die will handeln. Und was willst du? Zu Ulrike. In ihre Wohnung abhauen. Vielleicht ist sie ja noch da. Ich dachte, wir beide gegen alle. Wenn der Film fertig ist, dann schnüffeln sie richtig. Dann kriegen die sofort raus, dass du das warst mit dem LSD. Wir müssen weg. Außerdem, ich kann nicht mehr. Irgendwas muss ich ändern. Schnell. Und dann? Ulrike fragen. Kommst du? Meine Eltern haben mich immer gewarnt. Spiel nicht mit den höheren Töchtern. Naja, der Revolutionär muss halt imstande sein, alle 10 Gebote zu brechen. Das ist seine Moral. Wer seid ihr überhaupt? Heimkinder? Waren wir mal. Abgehauen. Spießerwelt AD. Hier darfst du alles. Bei Ulrike? Ja. Ja, Ulrike hat uns aufgenommen. Die ist aber eigentlich kaum in ihrer Wohnung. Hier wird nämlich keiner unterdrückt. High sein, frei sein, das kennt ihr ja. Wir emanzipieren uns selbst. Ja. Naja, der Einzige, der jetzt noch rumstänkert, ist der Typ von nebenan. Der war der Selbstdreck am Stecken. Ja, mit allen Alten ist nämlich was faul. Die Ulrike sagt, der war S.A. U-S-A-S-A-S-S. U-S-A-S-A-S-S. Deswegen jetzt die Mutprobe. Das machen wir mit jedem, der hier rein will. Immer was anderes. Also ihr geht in die Wohnung von dem Alten. Ja, und macht da brav revolutionäre Arbeit. Hier ist Farbe und ein Pinsel. Na, Parolen. Schön an die Wand. Und bringt Geld mit. Ihr spinnt. Also, macht ihr's? Die Parolen an die Wand malen, ja, aber das Geld? Oh, der hat das doch selbst geklaut. Wir sind Ausreißer, keine Diebe. Das ist ein Ausbeuter. Ja, eins von den Schweinen. Sonst haut ihr eben wieder... Und das ist unsere Wohnung. Wenn ihr hier pennen wollt, dann... Ihr könnt doch nicht einfach... Scheiße, er kommt. Ja? Herr Kohnen, es gehen Hinweise auch ein bei Zeitungen, bei Rundfunkstationen. Konnte die Polizei etwas sagen zu diesen Hinweisen? Glaubt sie, dass sie echt sind? Natürlich darf geschossen werden. Bullen sind Schweine. Diese Frage wird sich wohl erst später beantworten lassen, dann nämlich, wenn man diesen Hinweisen nachgegangen ist. Das, was die Polizei sagt, ist, dass in der Tat die von Ihnen zitierte Flut im Polizeipräsidium ausgebrochen ist, was die Hinweise aus der Bevölkerung angeht. Ein Hinweis auch darauf, wie ich denke, welche besondere Abscheu dieses ekelhafte Verbrechen bei den Menschen ringsum gefunden hat, die natürlich ihre Staatsbürgerpflicht darin sehen, der Polizei dabei zu helfen, den Terroristen auf die Spur zu kommen. Lieber wütend als traurig. Ja? Guten Tag. Ihr Auto steht doch unten vorm Haus. Und? Ja, das wird gerade aufgeknackt. Was? Kommunisten, bestimmt. Denen werd ich. Schnell. Wo bist denn du? Im Schlafzimmer. Du? In der Küche. Hast du die Farbe? Ja. Und, was schreibst du? Burn. Erziehungsheim, burn! Oh, das schöne Hirschporträt. Leni, ich glaube, ich habe noch nie was Illegales gemacht. Juristenpapa, davon kommt das. Dieser Arsch. Ich bin soweit, wo bist denn du? Ey, Nadja, gefall ich dir? Toller Schmuck, oder? Der gehört seiner Frau, denke ich. Na, wie steht der mir? Ich bin die Dame und du lädst mich zum ersten Mal in deine nagelneue Drittvilla am Wannsee ein. Da. Wie bewege ich mich denn jetzt? Bring's mir bei, bitte. Ey, meine Mutter, die hat sich immer wie eine Putzfrau bewegt. Nadja? Leg das ab. Was? Das Collier, leg das sofort ab. Schau dich an. Stehst da wie eine Schaufensterpuppe für einen Nachmittagstee. Weißt du, was das für ein Blick ist? Es ist der Nachmittagsteeblick meiner Mutter. Hallo, liebe Gäste. Willkommen, Frau Schön. Willkommen, Herr noch schöner. Ja, mein Mann tut all diese schlimmen Dinge mit meiner Tochter und vergisst es dann gleich wieder. Aber schauen Sie doch das Haus. Wundervoll, nicht? Und das Collier. Sehen Sie, er liebt mich doch. Und dann schenkt er mir auch so ein Collier. Als Friedensangebot. Auch da Schwamm drüber. Nadja. Ich wollte nur für dich so dastehen. Mit dem Collier. Schön sein. Für dich. Was will ich von der Meinhof? Du bist meine Revolution. Scheiße. Der Typ kommt zurück. Dafür gehen wir in den Knast. Wir lassen uns keine Angst mehr einjagen. Du, die bestrafen uns. Richtig, wie Erwachsene. Mach das Licht aus. What a shame. Nothing seems to be going right. What a shame. Nothing seems to be going right. It seems easy. Das Versagen der Schule an ihnen wird ihnen als Dummheit ausgelegt. Arbeitslosigkeit aufgrund schlechter Schulzeugnisse wird ihnen als arbeitsscheu ausgelegt. Männer, die sie mit einem Kind sitzen lassen, werden ihnen als Leichtsinn ausgelegt. Elternhäuser, die ihnen nicht helfen, werden ihnen zur Last gelegt. In dem Alter, in dem andere sich von ihren Familien trennen und Freunde finden und neue Kontakte aufbauen, sind die Mädchen im Heim. Heim, das ist die Unmöglichkeit, Bindungen einzugehen und festzuhalten. Bleiben Sie ruhig, bitte. Wir gehen auch sofort. Schwein. Nadja. Ich mach jetzt das Licht an. Ich sag's euch gleich. Ich hab eine Waffe in der Hand. Schwein. Nadja. Ihr seid das. Wusste ich's doch. Gesindel. Die Polizei wird sich freuen. Bitte. Das war doch nur ein Streich. Na, wie 12 und Streiche seht ihr auch nicht mehr aus. In fremde Wohnungen gehen, wer weiß, was ihr... Hey du, komm mal her. Bitte. Da hast du dich ja auf was eingelassen, Früchtchen. Lassen Sie mich los, bitte. Jetzt werde ich doch, hör auf zu betteln. Junges Stück, ich zeig dir jetzt erstmal was. Du Saumädchen, was anderes hast du gar nicht... Lass sie los. Sie werden uns jetzt sofort gehen lassen. Und die Polizei wirst du auch nicht rufen. Ach ja? Weil du Angst vor uns hast. Du weißt doch, was eine Bewegung ist? Warst doch selber mal in einer. Sozis verprügeln. Juden die Scheiben einschlagen. Schaufenster plündern. Deine beste Zeit, oder? Sag mal, siehst du die Waffe nicht? Das ist... Mit der hab ich schon... Du... Nicht ich. Wir. Wir! Das stimmt doch alles gar nicht. Hast du von dem Andreas Bader gehört, der das Kaufhaus in Frankfurt angezündet hat? Den haben wir aus dem Gefängnis befreit. In Tegel. Meinst du, da können wir uns nicht an dir rächen? Was? Ja, was wollt ihr denn von mir? Du alter fieser Sack. Ach, Mädchen, ich bin allein. Ich hab doch nur meine Rente. Lass uns gehen, Nadja. Du Drecksack, du Feiger. Sadist, gib sofort die Waffe her. Nadja! Finger weg! Dich machen wir fertig. Du Drecksgöre. Wir. Pack. Wir. Vergast gehört ihr. Herr Kohnen, wir wollen jetzt mal diesen Teil der Berichterstattung abbrechen, weil ich glaube, dass es für Sie wichtig ist, jetzt ganz dicht am Ball zu bleiben. Bitte legen Sie im Moment noch nicht auf, weil die Redaktion noch mit Ihnen sprechen möchte. Ja. Und ich möchte unsere Hörer darauf aufmerksam machen, dass wir im laufenden Programm SWF3 natürlich Bericht erstatten werden und ab 19.30 Uhr in SWF1 in der Sendung Meinung gegen Meinung, die wir aus diesem Anlass ausfallen lassen und zur Berichterstattung über dieses Attentat benutzen werden. Soweit die Berichterstattung der aktuellen Redaktion. Hier ist der Südwestfunk Baden-Baden. Im ersten Programm folgt Musik. im zweiten Programm der Blickpunkt am Abend und im dritten Programm nach dem Radiodienst der SWF3 Popshop. Es ist jetzt 19 Uhr und 9 Minuten. Kennst du den? Hitler, Göring und Goebbels sitzen im Unterstand. Wer wird gerettet, wenn der Unterstand einen Volltreffer erhält? Antwort? Antwort Deutschland. Kein Bambule, die Revolution fällt aus, das Programm geht weiter. Ein Hörspiel von Patrick Bartarilo. Mit Lilli Marie Tschörtner als Nadja und Lisa Charlotte Friederich als Leni. In weiteren Rollen Robert Bester, Katharina Gisberts, Andreas Helgi Schmid, Michael Stiller, Reinhard von Stolzmann und Anna Windmüller. Ton und Technik Karl-Heinz Runde und Birgit Schilling. Regie Felicitas Ott, Redaktion Katrin Zipse.